In meinem Kopf, da hängt ein kleines Bild von mir. Es sagt mir jede Zeit, sie ist weit weg von mir. Da draußen irgendwo, ich weiß, ich finde sie. Oder ist sie nur ein Teil meiner Fantasie? Sie spiegelt sich in den Gesichtern dieser Stadt. Sie spiegelt sich in mir, versüßt mir meinen Tag. Gibt es noch jemand, der mir weiterhelfen mag? Sie ist ein Traum und sie ist alles, was ich hab. Er sucht sie und sie sucht ihn. Wir sind alle auf der Suche nach einer Medizin. Nach dem, was uns bewegt, nach dem, was uns erträgt. Nach Liebe. Nach dem, was uns erträgt.